طيب قل بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بارك الله فيكم. دي أونتريش سافر عبشون دويتش und wir sind bei كتاب الجامع von سبل السلام die Erklärung von بلوغ المرام und wir sind bei Kapitel باب الترغيب في مكارم الأخلاق. Das bedeutet Ansporn zu guten Charaktereigenschaften, zu guten Benehmen und Verhalten. Und wir sind bei Hadith 1423. Bald sind wir fertig, inshallah, mit dem Buch. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. عليكم السلام. ما حتروح؟ شكرا. طيب بارك الله فيكم. إذا حسن الخلق من أثقل الأمور الميزان، يعني عمل حسن الخلق بنفسه عمل صالح. والمؤمن الذي ما تكون أخلاقه حسنة فهذا يا أخوة ما يكون مؤمن حقا، إنما هذا ناقص إيمان، لأن المؤمن أصلا صاحب خلق حسن. ومحاسن الأخلاق في الميزان هي أعظم شيء طبعا بعد التوحيد، لذلك كل الأنبياء أتوا بالأخلاق الحسنة ودعوا إلى مكارم ومحاسن وصالح الأخلاق كما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فذلك بارك الله فيكم، تكلمنا أكثر من مرة عن حسن الخلق وما في داعي للإعادة. ما معنى حسن الخلق؟ أن تكف الأذى عن الناس، أنك لما ترى الناس يكون وجهك طلق في رؤيتهم، وأنك تبذل المعروف، يعني الأمر المعروف شرعا الخير، تعطي الخير وتعمل بالخير وما تؤذي الناس، وتتعامل مع الناس بوفق ووفق الكتاب والسنة، فهذا هو حسن الخلق. بارك الله فيكم. أبو الدرداء رضي الله عليه erzählte, der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, es gibt nichts Schweres in der Waage als das gute Benehmen und der edle Charakter. Das heißt bei Abu Dawud al-Tirmidhi. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. Das geht darum, dass das gute Benehmen, das gute Verhalten, der gute Charakter, das hat, das ist so gut und so schön, dass Allah subhanahu wa ta'ala das in der Waage am letzten Tag so schwer macht, weil alles am letzten Tag gewogen wird. Dein Iman, deine Wörter, dein Verhalten und so weiter. Husn al-Khuluq ist so schwer in der Waage am letzten Tag. Was bedeutet Husn al-Khuluq? Wir haben so viel darüber gesprochen. Das heißt, dass man das Gute tut, das Schlechte meidet. Und wenn man die Leute trifft, da hat man ein lächelndes Gesicht. Und dann handelt man mit den Leuten so, wie man will, dass die Leute mit ihm handeln. Du willst nicht, dass die Leute dich beschimpfen oder dass die Leute dich betrügen und so weiter. Dann machst du das auch nicht mit den Leuten. Deshalb derjenige, der behauptet, richtigen Iman zu haben oder stärkeren Iman zu haben, und diese Person hat schlechten Charakter, ist auf keinen Fall diese Person ein Mu'min, richtiger Mu'min. Der Mu'min, der kann Muslim ja sein, aber Mu'min ohne Charakter, ohne Benehmen, gibt es nicht. Weil der Mu'min, der hält sich an die Regeln des Verhaltens und des Charakters im Islam. Und er hat dieses Wertesystem, was alle Propheten gehabt haben. Deshalb sagte der Prophet, er ist gekommen, damit er das vervollständigt, vervollkommenet. Es gab Charakter und Benehmen und gute Eigenschaften bei den Leuten. Der Prophet vervollkommenet das und vollendet dieses Benehmen. Und da sind wir angesprochen als Muslime. Das sind die Erziehung, Verhalten, Benehmen, Umgang, Charakter, Wertesystem überhaupt, ist ein großer Teil von der Religion. Und derjenige, der Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, automatisch sollte er guten Charakter haben und gutes Benehmen, guten Umgang mit den anderen Leuten. Aber dass man das nicht hat. Natürlich hier muss man etwas verstehen, bitte. Das gute Benehmen und der gute Charakter heißt nicht, was die Leute sich denken, sondern der Maßstab für das gute Benehmen ist die Religion. Ist die Religion. Wie ist das in der Religion heutzutage? Ja, weil einige Leute sagen, ja, der hat keinen guten Charakter. Warum? Weil er das nicht macht, was die Leute wollen. Deshalb aufpassen, barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wa an ibn Umar, radiyallahu anhu, ma qal, qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-haya'u min al-iman. Al-haya'u, ma ma'na al-haya'u? Intabihu. Huwa taghayyurun wa inkisarun. يلحق الإنسان من خوف ما يعاب به. يصير عندك تغير وانكسار، تخاف الناس تعيبك، تقول هذا عيب كذا، كيف تفعل هذا الأمر؟ فأنت تخاف أنه تفعل مثل هذا الأمر. وفي الشرع خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق. والحياء أصلا في أصله الحياء في أصله يعني عند الإنسان موجود غريزة أو قد نقول فطرة، ولكن هذا الحياء قد يتغير، فإذا انضبط بضوابط الشرع صار هذا من الإيمان ومن الدين، لأن المستحي ينقطع بحيائه عن المعاصي. يستحي أن يعاب على المعصية، أول شيء يستحي من رب العالمين أن يراه وهو يعصي، ثم يستحي من الناس أن يقول فلان يعصي، فلذلك الحياء صار من الإيمان، لأنه من الإيمان ترك المعاصي وترك الحرام. معنى أن الإيمان أن الحياء من الإيمان أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإيمان، فسمي إيمانا كما يسمى الشيء باسم ما قام مقام الشيء. والحياء مركب من جبن وعفة، فالحياء كما في الحديث الحياء خير كله ولا يأتي إلا بخير، لا يأتي إلا بخير. فهناك نوعان من الحياء، من الحياء ما هو غريزي، ومنها من الحياء ما هو مكتسب، يعني الإنسان يتعلم الاستحياء والحياء. وأما أن الإنسان يستحي من الحق أو ما يفعل الحق فهذا خطأ، ليس لأن الإنسان يستحي من الناس فما يصلي أو يستحي من الناس فيعصي الله سبحانه وتعالى أو يستحي من الناس فيترك حقه، لا، هذا ما يكون حياء، إلا طبعا إذا تنازل هو عن حقه من باب أنه يفعل ذلك لرب العالمين، ولما يتنازل يرجو بذلك أن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا من هذا الأمر. بارك الله فيكم. والحياء قد يكون عند الإنسان موجودا أصلا غريزة، ولذلك ترى هذا الإنسان يعني أغلب عمله خير، قد ما يكون مسلم ولكن تلاقي يعمل خير. أما إذا الإنسان خلع ثوب الحياة فهذا يا أخوة يفعل كل وما يهمه. سيأتي الحديث فيما بعد بهذا المعنى. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. ابن عمر رضي الله عليه تعالى زاكته قزمت الله صلى الله عليه وسلم زاكته شام بفول اسفن إيمان شام بفول اسفن إيمان und das ist ein Hadith bei Bukhari Muslim. Barakallahu fiikum. Was bedeutet Schamgefühl? Das ist, dass man eine Veränderung im Herzen fühlt, weil man Angst hat oder fürchtet, dass die Leute ihn kritisieren. Eine Person hat ein Gefühl, eine Veränderung im Herzen. Er will nicht, dass die Leute diese Person kritisieren für etwas, was diese Person macht oder sagt oder tut überhaupt. In der Religion, das ist eine Eigenschaft, die dazu beiträgt, dass man das Gute tut und das Schlechte meidet. Und dass man nicht den Leuten ihre Rechte gibt. Das ist Al-Haya. Das ist Schamgefühl. Schamgefühl kann angeboren sein und kann erworben werden. Das bedeutet, du kannst, es gibt Leute von Geburt an oder die sind so, die haben Schamgefühl, die schämen sich. Und es gibt andere, die lernen das. Also sie haben das nicht gelernt, aber sie lernen das später. Und wir müssen bitte unterscheiden zwischen schüchtern sein und schämen. Das sind zwei Sachen. Schämen heißt nicht, dass du dein Recht aufgibst und dass du Angst hast, dass du das Gute nicht machst. Das ist nicht Schamgefühl mehr. Das ist schüchtern sein. Deshalb, Barakallahu fiikum, was bedeutet Al-Haya'u min al-Iman? Das heißt, wenn man sich schämt, dann wird man keine schlechten Taten begehen, damit die Leute ihn nicht kritisieren, oder damit, weil er weiß, Allah sieht ihn, deshalb macht er das nicht. Und Al-Iman, oder Al-Iman bewirkt die Person auch, dass die Person keine Sünden begeht und versucht Gutes zu tun. Deshalb Al-Haya ist von Iman. Weil wenn du dich schämst und dann tust du keine Sünden, weil du weißt, Allah sieht dich und dann die Leute auch sehen dich, deshalb machst du nichts Schlechtes, dann ist Al-Haya min Al-Iman. Und so, barakallahu fikum, es gibt manche Leute, die keine Muslime sind vielleicht, aber sie schämen sich und haben Schamgefühl. Wie? Weil das angeboren ist, das ist da. Und es gibt leider Muslime, die haben kein Schamgefühl. Die machen alle Sünden und die machen sehr Schlechtes. Deshalb, barakallahu fikum, hier in diesem Hadith sind beide dabei. Das ist Schamgefühl, ob das angeboren ist und das trägt dazu bei, dass man Gutes macht, oder Schamgefühl, was man lernt durch Wissen und durch gute Absichten, dann ist das auch hier gemeint, aber das ist von der Religion. Fani ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Mas'ud qala inna ma adraka an-nas min kalam an-nubuwwah al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi'ta. وفي رواية حذيفة إن آخر ما تعلق به أهل الجاهل من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ المعنى الأول معنى انتبه. المعنى الأول إذا ما كنت تستحي من الله وما كنت تستحي ثم ما تستحي من الناس فاصنع ما شئت, وهذا للزجر فسترى ماذا سيحدث لك يوم القيامة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إذا كنت أن تريد تفعل شيء أو تقول شيء وهذا حق وما فيه باطل فما تستحي أن تفعله, يعني ليس لأنك والله تستحي الناس سيلومونك على شيء فأنت تترك الحق من أجلهم. فهذا معنى, يعني الأول زجر والثاني الثاني حث على العمل، إذا الأمر حق فلا تستحي من الناس فتترك الحق من أجل الناس. والمعنى الأول، إذا أنت خلص خلعت لباس الحياء عنك وصرت تفعل كل شيء فافعل، ولكن يوم القيامة حسابك، فالله مجازيك على هذا في الدنيا ويوم القيامة. بارك الله فيكم. أبو مسعود أيجري أبو ده ابن مسعود زاكته der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, was die Leute erreicht haben von dem Wort des ersten Prophetentums ist, wenn du dich nicht schämst, dann tue, was du willst. Wenn du dich nicht schämst, dann tue, was du willst. Das ist bei Bukhari. Das heißt, das Letzte, was die Leute noch vom Prophetentum erreicht haben oder was ihnen erreicht wurde, das ist dieses Wort. Und die Gelehrten haben zwei Ansichten bezüglich Erklärung dieser Überlieferung und beide sind richtig. Das bedeutet, wenn du dich nicht schämst vor Allah und dann vor den Leuten, dann tue alles, was du willst. Aber du wirst zur Rechenschaft gezogen in Dunya und in Akhira. Das heißt, das ist negativ gemeint. Was ist negativ? Eine Person begeht Sünden und tut Schlechtes und sie schämt sich nicht vor Allah. Sie schämt sich nicht vor den Leuten. Tu, was du willst, und dann wirst du sehen, was mit dir passieren wird, weil du sündigst. Die andere Bedeutung, die zweite Bedeutung, wenn etwas in Ordnung ist und wahr ist und gerecht ist, dann tust du das und du brauchst dich nicht zu schämen. Das wird einmal, ist das ein Verlangen, dass man die Sünden und das Schlechte verlässt, weil man sich vor Allah subhanahu wa ta'ala schämt, und einmal ist, dass man das Gute tut und nicht, dass man wegen der Leute und wegen Schamgefühls, dass man das nicht macht. Und eher, das heißt dann einschüchtern. Das ist nicht wegen, nicht deswegen, dass man sagt, ja, ich schäme mich vor den Leuten, wie manche Leute zum Beispiel, der will beten und dann sieht er ein paar Leute und der schämt sich vor den Leuten, wie soll er beten? Ja doch, bete, das ist nichts Schlechtes. Du machst es vor Allah subhanahu wa ta'ala, so brauchst du dir keinen Kopf zu machen. Und das ist die Bedeutung. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت من الخير. إذا لم, das wird, wenn etwas gut ist, dann brauchst du dich nicht zu schämen, wenn du das praktizierst. Das ist die Bedeutung. Die andere Bedeutung, wenn du Schlechtes machst und du hast kein Schamgefühl mehr, dann mach. Aber du wirst sehen, was mit dir passiert in diesem Leben und dann am letzten Tag. Wallahu ta'ala ala wa'ala. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل في رواية قدر الله قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان. حديث عظيم أخرجه مسلم. القوي المؤمن القوي قوي العزيمة قوي العمل قوي الصبر قوي الإيمان قوي الصدقة قوي المال قوي الصحة. المؤمن القوي هذا المراد في خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. حتى المؤمن الضعيف اللي عنده ضعف في الإيمان فالله سبحانه وتعالى أيضا يحبه، ولكن الآخر الخير الذي فيه أكبر. أنه يعمل لله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل خير، اثنينهم عندهم خير ولكن الثاني خيره أكبر. قال احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفع، يعني احرص على طاعة الله سبحانه وتعالى وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى، واستعن بالله دائما، اطلب العون من الله سبحانه وتعالى، واعلم أن الله سبحانه وتعالى يعينك على الخير، ولا تعجز، يعني لا تستهين بالمعاصي فتفعلها، ولا تتساهل بالطاعات فتتركها، وإنما دائما افعل ولا يصيبك العجز، إنما اصبر. وإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا كان كذا، يعني إذا صار معك شيء، إذا حصل لك شيء ضرر أو إلى غير ذلك أو نفع، لا تقل لو. قال بعض العلماء هذا إنما لمن قاله معتقدا ذلك حتما، وأنه لو فعل ذلك حتما لم يصبه قطعا، فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله وأنه لا يصيبه إلا ما شاء الله فليس من هذا. فاللو هذه بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا، اللو هذه أنواع، يقول الإنسان لو كان كذا لكان كذا، فهذه أمور لما تقول لو كان كذا في المستقبل ما فيه شيء، إنما القصد إنسان فعل شيء أصابه شيء وهو يكرهه، فماذا يقول؟ لو كان، لو فعلت لكان كذا، فهذه تفتح عمل الشيطان، والتي هي في الماضي، والتي فيها اعتراض على القدر، فيها اعتراض على القدر. أما لما في اعتراض على القدر بارك الله فيكم فما فيها شيء، فما فيها شيء. أما الإنسان إذا تقال ذلك متأسفا على طاعة الله فما فيها شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدية، يعني لحجيت تمتع وما حجيت قران، هذا ما في شيء، هذا ليس اعتراض على القدر وليس اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى، وإنما تأسف على ما فات، كذلك ما في شيء. فإذا اللو إذا كانت للمستقبل، يعني لو صار عندنا كذا لفعلنا كذا، لو كان كذا لعملنا كذا، هذا ما في شيء. اللو تبع الماضي بعد شيء فعلته إذا كان اعتراضا على القدر أو ندما على القدر أو يعني شيء فيه اعتراض على أمر الله سبحانه وتعالى، فهذا يفتح من الشيطان. وأما بارك الله فيكم أو الإنسان أنه يفعل معصية ويربطها بالقدر وأقول لو ما كان كذا ما لكان كذا، فهذا لا يجوز، وبعض العلم قال يكره. أما لو كان من باب المستقبل أو من باب التأسف على الطاعة فما في شيء، والله تعالى على أعلم. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. أبو هريرة رضي الله عليه أتسيلته تجزمت الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زاكته كنن دي بودن جبسن قوت ويوهن ودنشت كيفس بروبليمي gibt's Probleme beim Zuhören oder ist alles in Ordnung? Okay, خير ان شاء الله. طيب ابو هريره رضي الله عليه زاكت ده جزنت الله صلى الله عليه وسلم زاكت ده ستارك مؤمن، ده ستارك مؤمن ist besser und beliebter bei Allah subhanahu wa ta'ala als der schwache Mu'min. Und beide haben Gutes. Versuche immer, das Nützliche zu tun und suche Hilfe bei Allah. Und langweile dich nicht. Oder gib nicht auf. Und wenn dir etwas widerfährt, dann sag nicht, wenn das so wäre, dann wäre das anders. Weil diese, wenn das wäre, oder Entschuldigung, sag, so hat Allah bestimmt, so hat Allah gewollt. Und was er bestimmt hat, wird passieren oder werde tun. Weil dieser, wenn das so wäre, macht oder ebnet den Weg für die Tat von Shaitan. Das ist bei Muslimen. Barakallahu fikum, hier geht es darum, wir haben gläubige Muslime, das sind Mu'minun. Und die Mu'minun, Ahlul Iman, die sind nicht alle gleich. Es gibt einer, der stark ist und der macht sehr viele gute Taten. Es gibt einer, der schwachen Iman hat und der macht nicht alles. Es gibt einen Mu'min, der reich ist, der spendet. Ein Mu'min, der reich ist, der spendet, der arm ist, der kann nicht spenden. Ein Mu'min, der betet und fastet und macht alles. Der andere Mu'min macht vielleicht Sünden. Es gibt einen Mu'min, der standhaft ist und geduldig ist und der andere nicht. Deshalb der Stärkere im Iman ist besser als der Schwächere im Iman. Beide haben Gutes, weil beide Iman haben. Deshalb sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, versuche immer das, was nützlich ist, zu tun. Was nutzt uns? Dass wir das machen, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat und meiden, was Allah subhanahu wa ta'ala verboten hat. Und suche Hilfe immer bei Allah. Ohne Hilfe Allahs, ohne seine Unterstützung kannst du nichts tun. Kannst du nicht tun und du kannst gar nichts machen. Deshalb such immer Hilfe bei Allah subhanahu wa ta'ala. Bevor du Hilfe bei Menschen suchst, such es bei Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'jaz hat zwei Bedeutungen. Einmal, dass man die Geduld verliert und deshalb gibt man auf. Oder dass man sich langweilt und deshalb will man nicht mehr. Deshalb mach das nicht. Gib nicht auf. Und du sollst keine Langeweile haben, sondern versuche das Gute und vertraue auf Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn dir etwas widerfährt, dann sag nicht, wenn das so gewesen wäre, dann wäre das anders gewesen. Sondern sag, so hat Allah bestimmt, so hat Allah gewollt. Weil diese Konjunktivform, was in Vergangenheit ist, wenn das was passiert, kann die Tür öffnen für Shaitan. Inwiefern, dass du an Allah zweifelst oder dass du an deine Religion zweifelst oder an die Bestimmung Allah zweifelst. Deshalb, wenn man diese Law benutzt, das heißt, wenn das so wäre oder hätte ich, wäre das so. Wenn das in Präteritum ist, Vergangenheit, dann könnte das eine Art von Wortwendung sein, dass man gegen die Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala ist oder zweifelt an die Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb, wenn das so ist, dann wird der Shaitan einflüstern und der Shaitan versucht, dein Iman zu ruinieren. Deshalb macht das nicht. Wenn man sagt aber, in Zukunft, ich würde, wenn das so wäre, dann würde ich, dann ist das kein Problem. Aber nicht mit Vergangenheit verbinden. Aber hier sagt man, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte doch, wenn ich meine Sache, die ich gemacht habe, rückgängig machen könnte, hätte ich Schlachtvieh nicht oder Opfervieh nicht mitbezogen, sondern ich hätte erstmal Umrah gemacht und dann Hajj. Der sagt, wenn, dann. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das nicht gesagt, weil er an die Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala zweifelte oder dass er gegen die Bestimmung Allah subhanahu wa ta'ala war. Nein, er sagte das, weil er das Gute in Hajj al-Tamattu' gesehen hat und nicht Hajj al-Qiran. Und deshalb hat er das so gesagt. Er meinte nicht, was manche Leute heute meinen, wenn dann. Nein, das war nicht so. Das war was anderes. Deshalb bitte, in Zukunft kein Problem. Vergangenheit, wenn Zweifel an Qadr ist oder an die Sache Allah subhanahu wa ta'ala verboten, bei manchen Gelehrten unerwünscht. Und was der Prophet hier in diesem, wenn du etwas gemacht hast, was schlecht war in der Religion, zum Beispiel du sagst, Subhanallah, Allah, hätte ich gewusst, dann hätte ich nicht diese Sünden gemacht, hätte ich das nicht getan, aber trotzdem, so hat Allah gewollt, dann kein Problem. Aber nicht viel davon, sondern lieber, dass man Reue zeigt und dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet und nicht so in die Zukunft blickt. وعن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. التواضع هو عدم التكبر، وأما التكبر هو غمط الحق وبطر الحق عفوا وغمط الناس، يعني إنسان يحتقر الناس وما يقبل الحق. أما التواضع فالعكس، أن يقبل الحق وأنه ما يتفاخر على الخلق. فالتكبر يؤدي إلى البغي والفساد والظلم ثم إلى الكفر. أما التواضع فلا يؤدي إلى البغي، إنما يؤدي أنك تتنازل عن حقك إن ظلمت، هذا هو المتواضع. وما يتكبر، ما ينظر إلى الخلق أنه فوقهم، وإنما ينظر لنفسه أولا. فذاك يا أخوة بارك الله فيكم، ما من ذنب أجدر أو أحق من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. الذنب يعجل للإنسان في هذه الدنيا، حديث أخرجه الترمذي والحاكم. ذاك الذي يبغى على الناس يبغي على الناس، والإنسان الذي يظلم الناس الله سبحانه وتعالى يأتي بالعقوبة. ترى العقوبة بعض الناس يفهموها خطأ، الناس تظن العقوبة أنه فقط أنه الإنسان يفقر أو الإنسان يمرض أو كذا، لا لا لا، في عقوبات من عند الله سبحانه وتعالى تأتي للإنسان والآخرون ما يفهموها. من أعظم العقوبات هي أن الإنسان ما يطمئن قلبه بذكر الله، ومن أعظم العقوبات أن الإنسان ما يهدى إلى طريق الخير. شوفوا هذا الإنسان الذي يظلم ويطغى ويسكر ويسرق ويقتل ويفعل، وتلاقي حياته يعيش حياة أفضل ما بعض الناس يظن أنه هذا، شوف يقول لك شوف هذا يسرق ويزني وكذا، وشوف حياته كيف طيبة، وشوف نحن يا مسكين والله حياته ليست طيبة، إنما أنت مسكين ما فهمت. فذلك جاء في الأثر قال له أنا عندي كل شيء ولكن ما أستطيع أصلي. قال له ألا يكفيك أن الله حرمك من لذة الطاعة؟ قالوا هذه أعظم عقوبة، أنه ما عندك لذة لطاعة الله سبحانه وتعالى. ذاك انتبهوا لهذه المسألة، بارك الله فيكم جزاك الله خيرا. ولا يفخر على أحد على أحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وانتبهوا اليوم يا أخوة، بعض الناس إذا قلت له أنا فعلت أو أنا أعلم أو أنا أقول، يقول شوف متكبر. شو دخل أي متكبر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقول لعثمان أليس النبي قال في كذا؟ علي بن أبي طالب قال أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لي. فما في شيء هاي تقول أنا، ولكن إذا أنت كنت تتكبر على الخلق، التكبر أمر آخر غير هذا الذي يفهمه الناس، فنسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. عياض ابن حمار زاكت لقزنت الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زاكت الله سبحانه وتعالى هتمية وفنباخ دس إير بشايدن بلايت دس كاينة دن أندغن أنت دركت ودا أنغشتوت und das keiner prahlt. gegenüber den anderen und macht sich überheblich. Das ist bei Muslim. Wir haben, als wir über die schlechten Eigenschaften gesprochen haben, wir haben über Hochmut, Überheblichkeit gesprochen. Jetzt sprechen wir über Bescheidenheit. Bescheidenheit ist gegen Hochmut und Überheblichkeit. Der Überhebliche akzeptiert die Wahrheit nicht und er sieht alle Leute, der erniedrigt die Leute, der sieht sie nicht. Aber derjenige, der bescheiden ist, der Bescheidene, der sieht sich schlechter als die anderen und der akzeptiert die Wahrheit. Und wenn er mit den Leuten umgeht, dann geht er mit den Leuten, dass sie Menschen sind und nicht, dass er denkt, er ist oben und die anderen sind unten oder dass sie keine Menschen sind. Deshalb sollen wir aufpassen, barakallahu fikum. Und wenn man Unrecht mit den Leuten tut, wenn man hochmütig ist oder wenn man Hochmut hat, dann wird man Unrecht tun mit den Leuten. Wenn man überheblich ist, dann wird man schlecht machen. Und das wird in Dunya bestraft. Weil der Prophet sallallahu sagte, es gibt nichts Schnelleres und nicht sozusagen keine verdiente Strafe im Leben und keine schnelle Strafe im Leben als in zwei Themen. Einmal Unrecht tun mit den Leuten und einmal die Brechen der Beziehung zur Verwandtschaftsbande. Das ist Qati'at al-Rahim. Manche Leute denken, wenn jemand Unrecht tut, und er lebt weiter gut und er bekommt alles, die denken, ach, schau mal. Manche, wir hören das immer. Einer sagt dir, schau mal, wir beten und wir fasten und die Leute machen mit uns Unrecht und wir machen nichts. Und schau mal, wie wir leben und schau mal, wie diese Leute leben. Du weißt nicht, wie diese Leute leben. Einer kam zu einem Gelehrten, der sagte ihm, schau mal, ich habe alles. Ich habe alles. Ob Geld, Frauen, Kinder, alles, was ich brauche. Ich lebe super. Und ihr sagt immer, derjenige, der Allah nicht richtig anbetet, lebt nicht gut. Schau mal mein Leben. Der hat ihm gesagt, du bist eine arme Seele. Ist es nicht genug als Strafe, dass Allah von deinem Herzen diese Süßigkeit des Glaubens weggenommen hat? Dass du nicht weißt, was das bedeutet, dass du Allah anbetest, weil du nicht betest und weil du nicht Gutes machst. Deshalb viele Leute denken, wenn man alles bekommt und sowas, das ist das schöne Leben. Auf keinen Fall. Das schöne Leben ist das Leben des Herzens. Und wenn man hier nicht lebt, Allah, egal was du von Vermögen und so, das ist nur wie Drogen. Schaut mal, wenn man Drogen nimmt, in einer Phase, vergisst man alles. Und dann lernt man gut und fängt man zu lachen. Aber wenn die Wirkung von Drogen weg sind oder weg ist, dann wie, was macht man als erstes? Da fängt man zu weinen. Warum? Da hat man was Schönes doch erlebt. Und das ist die Sache. Deshalb Allah subhanahu wa ta'ala hat Weisheit. Und Allah subhanahu wa ta'ala lässt manche Leute Strafe verhängen oder verhängt Strafen. Die Leute kennen das nicht. Und die denken, diese Leute leben gut, aber in Wirklichkeit überhaupt nicht. Sie leben nicht. Deshalb, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Der angesehenste von euch ist der Gottesfürchtigste. Und heute in unserer Zeit, leider, die Leute schieben dich in eine Richtung, dass du überheblich wirst. Die Leute selber, die wollen, dass man sie beschimpft und dass man sagen, sie erniedrigt. Einige, nicht alle. Und andere, wenn du sagst, ich weiß zum Beispiel, oder ich sage dir, der sagt, sag nicht ich. Manche sagen, ana a'udhu billahi min kalimatana. Was hat das damit zu tun? Wenn man sagt, ich auf Arabisch, der sagt, ich suche Zuflucht bei Allah vor dem Wort ana. Was hat das? Es gibt kein Problem, dass man sagt ana. Aber warum sagst du ana? Warum sagst du ich sage, ich mache? Meinst du damit, dass du anders bist als die anderen? Oder dass du oben bist und die anderen sind gar nicht? Dann bist du überheblich. Rahmukallah. Dann hast du Hochmut. Und derjenige, der überheblich ist, der wird nicht ins Paradies kommen. Aber wenn du das sagst, als zum Beispiel, wie der Prophet sagte, Ana Muhammad, Ana Ahmad. Ja, wo ist das Problem? Ana Nabiyyu la Kazib. Ich bin der Prophet ohne Lüge. Deshalb, Barakallahu fikum, man muss nur verstehen, wie die Sache ist. Aber leider, wir sind in einer Zeit, للأسف يا أخوة, نحن في زمان. انقلبت المفاهيم عند الكثير من الناس ليس الكل ليس الكل wir sind in einer Zeit die Maßstäbe bei vielen Leuten sind anders geworden wenn du bescheiden bist und du behandelst die Leute gut dann denken sie du bist dumm oder sozusagen du willst etwas du schmeichelst aber wenn du mit den Leuten so schlecht redest und du machst dich immer so, du gibst dir eine Position, das ist das Gleiche. Wenn du in einen Platz gehst und 15 Leute sind um deine Person, du hast Bodyguard und du kommst mit einem Auto, so dicken Wagen und so, die Leute respektieren dich, ja. Aber wenn du zur Leitung kommst mit so Gewand, was es zerrissen ist und du gehst und du sitzt auf dem Boden und so weiter, ach, wenn er gut wäre oder richtig wäre, dann wäre er nicht so. Subhanallah. Allah, ich habe das immer erlebt in unseren Ländern auch bis heute. Du gehst zu einem Arzt, der gut ist und der barmherzig ist und der gibt dir keine Medikamente, die so teuer sind, dann sagen die Leute, ach, der hat keine Ahnung. Hätte er Ahnung, hätte er richtig Teures geschrieben. Aber du gehst zu einem anderen, der ist Hochstapler, Lügner, der hat keine Ahnung, der gibt dir so 10, 20 Medikamente, so ein, sag, oh, das ist der gute Arzt, schaut mal, was er mir gegeben hat. So ist das in vielen Ländern bei uns. Wenn ein Sheikh kommt und der lacht nicht, der lächelt nicht, weißt du, der kommt und so, dann sagen die Leute, oh, schau mal, respektvoll, dumm. Aber wenn ein Sheikh kommt und der ist mit den Leuten und sitzt mit ihnen, macht Spaß, er sagt, ach, der hat keine Ahnung. So sind wir geworden, leider. Nicht alle. Ich verallgemeinere nicht. Aber leider, das ist die Sache. Aber bei den Gläubigen ist das nicht so. Aber das gehört dazu. Deshalb diese Überlieferungen, sollten wir die verinnerlichen. Wenn du bescheiden bleibst, dann Allah subhanahu wa ta'ala wird dich erheben, subhanahu wa ta'ala. Ob die Leute wollen oder nicht. Und die Leute werden dich lieben und werden dich mögen. Auch wenn sie denken, nein und so weiter. Aber am Ende, es gibt eine Regel. Was richtig ist, wird richtig bleiben. Und was falsch wird, Wallah, egal wie man das Falsche beschmückt und wie man das Falsche sozusagen scheinbar als gut macht, am Ende, das Falsche bleibt falsch. Und alles hat seine Zeit. Das ist ein Gedicht von Goethe. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة أخرجه الترمذي وحسنه وهو حسن ولأحمد من حديث أسماء بنت يزيد مثله يعني من رد عن عرض أخيه بالغيب رد الله عن وجهه النار يوم القيامة المعنى أنه إذا اغتاب أحد أخاك فتنهاه عن الغيبة وتدافع عنه وهو واجب لأنه من باب إنكار المنكر من باب إنكار المنكر ولذلك من ترك ذلك وهو يستطيع بارك الله فيكم هذا إذا استطاع شوف يقول صلى الله عليه وسلم من اغتيب عنده أخوه فاستطاع نصرته فنصره نصره الله في الدنيا والآخرة وإن لم ينصره أذله الله في الدنيا والآخرة والله هذا حديث ضعيف يا أخوة حديث ضعيف ولكن المعنى عظيم والله نعم يشهد له ولو أنه ضعيف هذا إنما الحديث يشهد له إنسان ينصرك وإنسان يرد الله عفوا الله ينصرك، والله يرد عن وجهك النار يوم القيامة لأنك أنكرت المنكر. واحد ترى إنسان يكذب على أخيك ويتكلم في عرضه ويتكلم فيه وأنت تعلم أنه كاذب، فأنت يجب أن تنكر المنكر إن استطعت. طبعا إن استطعت، لما استطعت يكفي، ما الواحد ما يبقى في مجالس الغيبة والنميمة. لذلك انتبهوا بارك الله فيكم لهذا الأمر. وأخرج أبو داود وأبو الشيخ: من حمى عن عرض أخيه في الدنيا بعث الله ملكا يوم القيامة يحميه من النار. من حمى عن عرض أخيه يعني ليدافع، وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه طبعا في من رد عن عرض أخيه. لذلك بارك الله فيكم الذي يستطيعها. لذلك عد بعض العلماء السكوت عن على الإنكار عند الغيبة عدوه من الكبائر، أو أن الإنسان يجلس في مجلس غيبة ما يجلس، واحد يقول لك قل له روح له، أنا ما تقول لي أنت، والله فلان فلان فلان، تقول له وقف ما أتكلم في الناس أنا. وإذا كان في مسألة علمية أو كذا ولا بأس، ولكن عموما انتبهوا يا أخوة، وخاصة في هذا الزمان لأن الناس كثرت عندها الغيبة والنميمة والكذب، فنسأل الله العافية والسلام. فنسأل الله العافية والله. حتى الحلف بالله سبحانه وتعالى كل شوي، والله العظيم أقسم بالله العظيم، فإنسان يصل أنه يحلف بالله كذبا يعني على شيء. يعني أنا رأيت واحد رجل والعياذ بالله فعل شيء أمام 300 شخص، 300 رأوه وهو يفعله، 300 تكذب، ثم حلف بالله العظيم أنه ما فعل. والله أنا يا أخوة ما أعرف شو صار، يعني ماذا ستقول أنت بعد هذا الكذب؟ ماذا ستقول؟ إيه هذا لو طلع وصار يكذب على الناس، بس الجاهل هو الذي يصدق مثل هذا الإنسان، أو صاحب القلب المريض. أما والله صاحب الإيمان وصاحب العقل لا يمكن أن يصدق مثل هكذا إنسان. فنسأل الله العافية والسلام. انتبهوا يا أخو. عن أبو الدرداء رضوان الله عليه زاكت للكوفية صلى الله عليه وسلم زاكت: Wer seinen Bruder verteidigt und verhindert, dass man von ihm schlecht redet, wird Allah subhanahu wa ta'ala verhindern, dass die Hölle sein Gesicht sozusagen aufnimmt am letzten Tag. Das ist bei Bukhari, bei Tirmidhi, und Ahmed, bei Muslim, Imam Ahmed. Imam Ahmed hat das auch von أسماء بنت يزيد erzählt. Das bedeutet zum Beispiel, du sitzt in einer Sitzung und jemand anfängt Ghiba zu machen und spricht schlecht über deinen Bruder. Dann sagst du ihm: fürchte Allah, ich akzeptiere das nicht, du darfst das nicht sagen. Sag ihm: das stimmt nicht, und wenn du was hast, dann gehst du zu ihm, du brauchst mit mir nicht zu reden. Wenn du das machst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala die Hölle verhindern, das Feuer verhindern am letzten Tag, sozusagen dich zu berühren. Es gibt eine sehr schöne Überlieferung dann noch dazu, barakallahu fikum. Wer die Ehre seines Bruders verteidigt, das wird die Würde seines Bruders bezüglich, wenn jemand von ihm schlecht redet, in diesem Leben wird Allah subhanahu wa ta'ala am letzten Tag ihm ein Engel schicken, der wird ihn vor der Hölle schützen. Überleg dir. Natürlich, wenn du kannst, ja. Wenn du kannst. Deshalb sagen manche Gelehrten, wenn du in einer Sitzung sitzt und jemand fängt an, über anderen schlecht zu reden, diese Ghiba zu machen, und du sagst nicht oder du hörst, dann machst du auch eine große Sünde. Deshalb, ein Muslim soll aufpassen. Sei nicht leichtsinnig, indem du deine Hasanat anderen gibst in diesem Leben. Deshalb, Barakallahu fihim, aufpassen. Heutzutage, wir sind in einer Zeit, das ist so selten geworden, dass die Muslime zusammen sitzen und nicht über andere Leute schlecht reden. Der redet über den, der redet über den, sie erzählt über sie, über ihr, die erzählt über die andere und so weiter. Und das ist alles gegen unsere Religion. Deshalb, man sollte seinen Bruder verteidigen, wenn man genau weiß, dass das nicht so ist, wie die Leute erzählen, was die Leute lügen. Und wir sind in einer Zeit, bei manchen Leuten ist auch Schwören bei Allah subhanahu wa ta'ala wie Wasser, leicht so geworden wie Wasser trinken. Wenn du Wasser trinkst, ist das schwer? Bei manchen Leuten ist es, sag bei Allah. Ich habe eine Person erlebt, der hat eine Katastrophe am Freitag gemacht, vor 300 Leuten in der Moschee. Und dann kam er vor den Leuten, der sagt, bei Allah, ich schwöre bei Allah, dass ich nichts gemacht habe. Wallahi, als ich das sah, ich habe nicht geglaubt. Ich war so, mein Körper war wie getrocknet. Ich denke, ich war bald an ohnmächtig zu werden. Wirklich. Überlegt euch, eine Person macht etwas vor 300 Leuten. Katastrophe macht er. Und dann kommt er und sagt, ja, bei Allah habe ich nicht getan. Und dann geht diese Person und erzählt von den anderen schlecht. Nur ein Unwissender, einer, der nicht denkt und der keine Ahnung vom Islam hat, glaubt so solchen Gaunern, Verbrechern. Aber eine Person, die ein bisschen nur Vernunft hat, ein bisschen Vernunft und ein bisschen denkt er, der wird solche Leute nicht glauben. Derjenige, der bereit ist, fünfmal, wal'iyadu billah, bei Allah zu schwören und der lügt dabei, glaube ich ihm, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Aber wir sind in dieser Zeit. Deshalb eine Empfehlung für uns alle. Wenn du in einer Sitzung sitzt und das wird über andere gesprochen, sag bitte, الأول أنه يبارك له فيه ويدفع عنه الآفات، والثاني أنه يحصل بالثواب الحاصل عن الصدقة جبران نقص عينها، فكأن الصدقة لم تنقص الماء إنما زادته، وفيه مضاعفة الحسنة أن يخلفها الله للإنسان هذا بعوض يظهر به عدمه نقص المال، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه سبحانه وتعالى. يعني ما المعنى إذا؟ إنسان أعطى صدقة فالله سبحانه وتعالى يبارك له في ماله، يبارك له في أمور أخرى، أو أعطى الصدقة ما يشعر كأنه راح المال. والثالث أن الله سبحانه وتعالى يخلفه في أمر آخر، يعطيه في أمر آخر، فالصدقة ما تنقص المال. وفي معنى الله يعني هذا مني بارك الله فيكم، أقول قد يكون المعنى أيضا أنه المال الذي لك هو الذي أنفقته، فلما أنت تتصدق إذا ما ينقص مالك وإنما يزيد في الآخرة، لأنه هذا هو مالك وليس الذي لك في الدنيا. الله تعالى على وعلا. ذاك انتبه، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يعني لما أنت تعفو تستطيع أن تعاقب، أنت تستطيع تعاقب وتعفو، فالله سبحانه وتعالى يزيدك عزا بعفوك. وليس العفو هو أنك ما تستطيع تعاقب، هذا ما يعتبر عفو، إنما العفو هو لما تستطيع أن تعاقب فتترك العقاب لله سبحانه وتعالى وتعفو، والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تعرفوا قصة الجارية؟ تقال كثيرا أن جارية يعني كانت كان في ماء مغلي، فهذه الجارية صبت، وقع الماء المغلي على غلام لخليفة أو لأمير وما كان عنده إلا هو، وبعد سنين أعطاه الله سبحانه وتعالى هذا، فمات الغلام. فأتى لما أتى الأمير فقالت له والكاظمين الغيظ فكظم غيظه، والعافين عن الناس قال عفوت عنك. قالت له والله يحب المحسنين، قال اذهبي فقد اعتقتك، روحي أنت حرة. فهذا بارك الله فيكم مثال يحتذى به، بغض النظر الآن صح مو صح، إنما بارك الله فيكم جزاكم الله خير. إذن الإنسان إذا كان يستطيع يعاقب وعفى، هذا يزيد الله سبحانه وتعالى عزا في الدنيا، ويوم القيامة تكون الجائزة كبيرة. فمن عفى وأصلح فأجره على الله، وفيه يجعل الله سبحانه وتعالى للعافي عزا وعظمة في القلوب. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله سبحانه وتعالى، يعني التواضع هو سبب للرفعة في الدنيا وفي الآخرة. إذن الحديث حث على الصدقة، وحث على العفو، وحث على التواضع. بارك الله فيكم جزاكم الله خير. أبو هريرة رضي الله عليه أتسيلتي لقزنت الله صلى الله عليه وسلم زاكتي eine Spende verringert nicht dein Vermögen oder das Vermögen, der Besitz. Eine Spende verringert kein Besitz. Und wenn eine Person verzeiht und vergibt, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Person Ehre und Würde geben. Und wenn eine Person bescheiden ist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala diese Person erheben. Das wird sein Ruf und seine Position. Das ist bei Muslim. Was bedeutet, wenn du spendest, dann wird dein Vermögen nicht weniger. Die Gelehrten sagen, Allah subhanahu wa ta'ala segnet dein Vermögen und du wirst Segen spüren durch deine Spende. Das ist eine Bedeutung. Zweite Bedeutung, du wirst von Allah Lohn bekommen, dass du nicht merkst, dass dein Vermögen weniger geworden ist, weil Allah subhanahu wa ta'ala dir sozusagen wegen dieser Spende Lohn gibt. Und drittens, Allah subhanahu wa ta'ala ersetzt dir diese Spende mit etwas anderem, dann merkst du nicht, dass dein Vermögen weg ist. Zum Beispiel, du gibst hier, dann Allah subhanahu wa ta'ala gibt dir in einer anderen Sache. Ich sage barakallahu fikum dazu etwas. Ich denke, es gibt noch eine Bedeutung dafür. Das von mir. Die Bedeutung ist, pass auf. Wenn du spendest, dann ist das dein wirklich Vermögen. Das wirkliche Vermögen und eigentliche Vermögen ist, was du gespendet hast für Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb, wenn du spendest, dann wird dein Vermögen nicht weniger, sondern das wird mehr. Weil dein Vermögen ist das, was du für Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hast. Was du hinterlassen wirst, werden das deine, die Leute, die deine Erbe bekommen, bekommen und nicht du. Wallahu ta'ala ala wa ala. Wenn du verzeihst und vergibst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir Ehre geben in diesem Leben. Was bedeutet dir verzeihst und vergibst? Das heißt, du kannst jemanden bestrafen und du kannst dich rächen. Also du kannst Rache nehmen, aber du machst das nicht für Allah subhanahu wa ta'ala. Sagst, verzeih, vergebe für Allah subhanahu wa ta'ala. Da wird Allah subhanahu wa ta'ala deine Position erhöhen in diesem Leben und du, die Leute werden dich lieben und die werden dich sozusagen respektieren in ihren Herzen. Weil die wissen, du konntest bestrafen, aber du hast das für Allah subhanahu wa ta'ala gelassen. Das heißt nicht immer. Manchmal musst du strafen. Aber wenn du ein Richter bist und so, dann richtet jede Person. Und manchmal darfst du nicht auf dein Recht verzichten. Weil wenn du das machst, dann machst du die Tür für das Schlechte auf. Also aufpassen. Und der Prophet sagte, und wenn jemand vor Allah subhanahu wa ta'ala bescheiden ist, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala der Ruf und die Position dieser Person in diesem Leben erhöhen und aufheben. Und das war Barakallahu fikum. Bescheidenheit ist ein Grund, dass Allah subhanahu wa ta'ala dir Macht in diesem Leben gibt und dass Allah subhanahu wa ta'ala dir Izza, Würde in diesem Leben gibt. Nicht, dass Bescheidenheit heißt, dass man Angst hat, nein, nein. Du kannst viel machen, aber für Allah subhanahu wa ta'ala musst du es. Deshalb Barakallahu fikum. Bescheidenheit ist eine gute Eigenschaft. Verzeihen und vergeben, das ist eine gute Eigenschaft. Und Barakallahu fikum, eine gute Eigenschaft ist, dass man für Allah subhanahu wa ta'ala gibt und dass man Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Und wir werden inshallah hier stoppen, bi'idhni ta'ala, bei Hadith 1431. Heute ist 1.1.1.1. Ja. طيب أسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا منكم واجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا وإياكم من أهل التواضع وأهل الصدقة وأهل العفو وأهل التسامح وأهل الخير والحق بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا من الله سبحانه وتعالى فهم ميان فما كان يمن الموضوع بس أخون تريد بإذن تعالى ein bisschen nicht gut. Morgen treffen wir uns. Bitte versucht mal eher zu kommen. Versucht erstmal ein bisschen eher zu kommen. Damit wir versuchen, inshallah, ungefähr 19.50 Uhr mit dem Unterricht anzufangen. Deshalb aufpassen bitte, damit auch die Brüder nicht lange hier in der Moschee bleiben. Manche haben müssen Straßenbahn nehmen und manche müssen laufen nach Hause. Deshalb Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan. Eher kommen. Ich meine jetzt die Brüder und Schwestern im Internet. Barakallahu fikum, Jazakumullah khairan. Haben wir Admins? Haben wir Admins? Admins? Haben wir Admins? Okay. Dann könnt ihr Fragen, eure Fragen an Admin schicken. Wenn Abu Jamal kommt, dann kann er Unterricht weitermachen und dann komme ich eventuell später. Damit ich die Fragen beantworte, inshallah, das ist kein Versprechen, aber ich versuche. Wenn das nicht klappt, dann morgen bi'idhnillah treffen wir zum Unterricht. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.